Hallo und willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es nun um Ken Carson. Ken Carson ist ein US-amerikanischer Rapper aus Atlanta, Georgia. Er wurde am 11. April 2000 geboren und heißt Kenyatta Lee Frazier Jr. Seinen Künstlernamen hat er von seinem Spitznamen Kenyatta und von der männlichen Barbie-Puppe Ken. Bekannt wurde Ken Carson vor allem für seine futuristischen und energiegeladenen Beats und Songs. Dazu kommt seine enge Verbindung zum bekannten Rapper Playboi Carti. Seine Musikkarriere startete er 2015. Da war er noch als Producer aktiv und interessierte sich gerade erst für Rap. Ab 2017 veröffentlichte er dann eigene Musik auf Soundcloud. 2019 unterschrieb er beim Label Opium, das von Playboi Carti gegründet wurde. Damit kam der erste große Schritt für seine Karriere. 2020 erschien sein erstes Mixtape, Boy Barbie, und im Jahr darauf die EP Teen X, was sein eigentlicher Durchbruch wurde. Teen X mischt Hyperpop, Trap und futuristische Sounds. Fans feiern vor allem seinen modernen Autotune-Rap, das viel Energie und seine rebellische Persönlichkeit zeigt. 2022 kam dann sein erstes Studioalbum X, später gefolgt von Project X. Beide Alben gehören zum sogenannten Rage Trap, einer besonders aggressiven und futuristischen Varianten des modernen Trap Sounds. 2023 folgte sein nächstes Album, A Great Chaos, das von Kritikern sehr gelobt wurde. 2024 erschien eine Deluxe-Version mit 7 Tracks hinzugefügt. Lieder wie SS zählt zu einer seiner erfolgreichsten Lieder im Deluxe-Album. Der Titel SS steht für die Schauspielerin Sydney Sweeney, die vor allem durch ihre Rolle der Serie Euphoria bekannt ist. Im Lied vergleicht Ken Carson seine Partnerin mit Sydney Sweeney und deren körperlichen Merkmale, die im Text vorgehen. She reminds me of Sydney Sweeney. Im Song thematisiert Ken seinen luxuriösen Lebensstil, seinen Drogenkonsum und seine Beziehung zu Frauen. Musikalisch zeichnet sich SS durch energiegeladene Beats und hypnotischen Rhythmus und einen Einblick zu seinem Lebensstil. Ken Carson ist auch bekannt für seinen Punk- und Goth-Look und seinen Einfluss auf die neue Generation von Underground-Rappern. Mittlerweile gibt es sogar einen eigenen Begriff für seinen Song, den Opium-Song. Das ist eine Mischung aus düsterer Punk-Ästhetik, futuristischen Vibes und hartem Trap. Zusammen mit Künstlern wie Playboi Carti oder Destroy Lonely hat er diesen Stil richtig geprägt. My